Moin moin und willkommen zu Wir hören Stimmen. Ich bin Stefan und begrüße euch zu einer neuen Folge. Der Podcast, von dem ich euch von Dagen Beten vertellen will, heißt The Waterkant. Und das ist ein bannig gartlicher Name für diesen Podcast. So, jetzt könnte ich eigentlich sagen, wenn ihr das nicht verstanden habt, dann hört diesen Podcast. Und ich könnte auch sagen, wenn ihr das verstanden habt, dann hört diesen Podcast, weil es wird euch gefallen. Aber ich sag vielleicht trotzdem noch auf Hochdeutsch 2, 3 Sätze dazu. Erstmal, worum geht's bei The Waterkant? Es geht um Plattdeutsch, also die plattdeutsche Sprache. Und es geht um den Norden Deutschlands als solches. Also um die Kultur und die Leute, die da leben und was da so zu sehen und zu erleben gibt. Das Ganze wird gemacht von Herrn Martinsen und Herrn Lehrten. Herr Martinsen ist aus Flensburg und der könnte euch vielleicht bekannt vorkommen. Der ist in diversen Podcast-Produktionen involviert, wahrscheinlich am bekanntesten bei den Quasselstrippen. Herr Lehrten ist aus Hamburg, den kannte ich vorher noch nicht, aber dem höre ich auch gerne zu. Und ich gebe euch mal eine Kostprobe, wie das klingt, wenn sich die beiden auf Platt über ein beliebiges Thema unterhalten. Ich habe mir jetzt hier mal gerade Weihnachten rausgepickt, beziehungsweise die Weihnachtsmärkte im Norden. Ich habe mich ein bisschen ärgert, und zwar habe ich mich ärgert über die Weihnachtsmärkte. Ich habe mal so ein bisschen nachgedacht, so ein bisschen spekuliert. Wenn ich nun Kind wäre, ne? So, hüte doch. Und ich wäre auf so ein Weihnachtsmarkt. Und dann wäre ich so da und dann wären da Punsch und Kosmetika und ich weiß nicht, was haben die da eins? Was gibt das da eins für ein Shit? Und Schmuck und ja. Kerzen und eins. Ja, also Tünkram, was mit Weihnachten gar nichts zu tun hat. Mhm. Was für die Erwachsenen ist und nicht für die Kinder. Und Weihnachten ist ja nun mal für die Kinder, finde ich. Und da ist nun hier bei uns in Flensburg ein Platz. Da haben wir so kleine Karussells und das ist man schön. Aber der Rest ist Frieden, Suppen, Entschmieren. Und dann stinkt das noch Alkohol und noch Würstchen und noch, ich weiß das eins nicht. Und dann sind die Leute um 4 Uhr nachmittags besoppen und nee. Also, ich bin nicht begeistert. Ja, und bei uns in Hamburg sieht das mal nicht anders gut, ne? Hm. Da sind mal männlich viele Weihnachtsmärkte, aber die meisten sind voll mit Wurst und Alkohol und das rückt ein. Und da gibt man diese großen Buden, da ist da mit 40 oder 50 Liter rum und das rückt aus dem Blöden. Ja. Das rückt aus unter eine Brücke, wo der Obdachlosen rumlegt und sich Torsuppen tut. Mhm. Und das ist man nicht scheuen. Suppen, Frieden und beten Karussell vorn. Mhm. Mehr ist das man nicht. Mhm. Und das ist man short. Denn da wenn man früher so richtig gemütlich hier. Hm. Und du gibst das dann nicht. Du bist bloß mein Frieden und Suppen. Ha, fein, ne? Die können das richtig mit dem Plattdeutsch im Gegensatz zu mir. Und ich muss sagen, bei mir kommen da so richtig Kindheitserinnerungen hoch. Also gerade wenn die beiden so wie jetzt gerade so ein bisschen, oh, früher war alles besser und so. Das könnte auch ein Gespräch zwischen meiner Oma und meiner Großtante sein. Das hat also für mich großen Nostalgiefaktor. Inhaltlich haben die beiden aber deutlich mehr zu bieten als meine Oma und meine Großtante. Bisher sind 2 Folgen draußen und die Folgen haben immer eine ähnliche Struktur. Es geht immer mit so einem Dialogteil los, wo die beiden sich einfach miteinander unterhalten über verschiedene Themen. Das ist größtenteils auf Platt, aber es sind auch hochdeutsche Teile in der Unterhaltung dabei. Und dann kommt immer ein Teil, der mit vorbereiteten Texten gestaltet ist, der also nicht als ein Dialog zwischen den beiden abläuft, sondern der einen Monolog jeweils darstellt. Dieser Monologteil ist in der ersten Folge deutlich länger als in der zweiten. Das finde ich sehr gut. Ich finde den in der ersten Folge ein bisschen lang geraten, das habe ich den beiden aber auch schon gesagt, und finde das aber in der zweiten Folge jetzt eine sehr, sehr stimmige Mischung aus Dialog und Monolog, den man da sehr gut hören kann, und auch die Mischung aus hochdeutschen und plattdeutschen Teilen finde ich ziemlich gut. Ja, wer sollte The Vorderkant nicht hören? Wer kein Interesse an Norddeutschland und was es darüber so zu erfahren gibt hat, und wer keinen Bock hat, Plattdeutsch zu hören oder sich da irgendwie, wer da keinen Spaß dran hat, der wird auch an The Vorderkant keinen Spaß haben. Allen anderen kann ich das nur sehr ans Herz legen. Das ist einfach eine echte kleine Perle der Podcast-Landschaft, von solchen regionenbezogenen Angeboten bräuchten wir mehr, und das hier ist, finde ich, ein schönes Beispiel, wie sowas aussehen kann. Also hört rein, viel Spaß beim Hören. Bis dann. Tschüss.